Ersterdies sind die Reisestationen der Israeliten, als ihre großen Gruppen unter der Führung von Mose und Aaron aus Ägypten zogen. Zweiter Mose schrieb auf Gottes Befehl hin alle Orte auf, von denen sie aufbrachen, und dies ist die Liste ihrer Reisen von einem Lagerplatz zum nächsten. Dritter, sie brachen am 15. Tag des ersten Monats von Ramses auf, denn am Tag nach dem Passa zogen die Israeliten kampfbereit vor den Augen aller Ägypter aus. Vierter, gleichzeitig begruben die Ägypter alle Erstgeborenen, die Gott getötet hatte, weil Gott seine Macht über ihre Götter gezeigt hatte. Fünfter, die Israeliten brachen von Ramses auf und lagerten danach in Sukkot. Sechster, von Sukkot zogen sie weiter und lagerten in Etam, das am Rand der Wüste liegt. Siebter, sie brachen von Etam auf und zogen nach Pihahirot, das östlich von Baal-Zephon liegt, und lagerten dann östlich von Migdol. Achter, von Pihahirot zogen sie mitten durch das Meer in die Wüste, und nachdem sie drei Tagesreisen in der Wüste Etam gewandert waren, lagerten sie in Mara. Neunter, sie brachen von Mara auf und kamen nach Elim, wo es 12 Quellen und 70 Palmbäume gab, und dort lagerten sie. Zehnter, danach brachen sie von Elim auf und lagerten am Schilfmeer. Elfter, vom Schilfmeer zogen sie weiter und lagerten in der Wüste Sin. Zwölfter, aus der Wüste Sin brachen sie auf und lagerten in Dofka. Dreizehnter, von Dofka zogen sie weiter und lagerten in Alush. 14. Sie brachen von Alush auf und lagerten in Rephidim, aber dort hatte das Volk kein Wasser zu trinken. 15. Von Rephidim zogen sie weiter und lagerten in der Wüste am Sinai. 16. Aus der Wüste am Sinai brachen sie auf und lagerten bei den Lustgräubern. 17. Von den Lustgräubern zogen sie weiter und lagerten in Hazerot. 18. Sie brachen von Hazerot auf und lagerten in Ritma. 19. Von Ritma zogen sie weiter und lagerten in Rimmen Peres. 20. Sie brachen von Rimmen Peres auf und lagerten in Libna. 21. Von Libna zogen sie weiter und lagerten in Rissa. 22. Sie brachen von Rissa auf und lagerten in Kelata. 23. Von Kelata zogen sie weiter und lagerten am Berg Schafer. 24. Sie brachen vom Berg Schafer auf und lagerten in Harada. 25. Von Harada zogen sie weiter und lagerten in Makelot. 26. Sie brachen von Makelot auf und lagerten in Tahat. 27. Von Tahat zogen sie weiter und lagerten in Tarach. 28. Sie brachen von Tarach auf und lagerten in Mitka. 29. Von Mitka zogen sie weiter und lagerten in Hashmona. 30. Sie brachen von Hashmona auf und lagerten in Moserot. 31. Von Moserot zogen sie weiter und lagerten in Benejaken. 32. Sie brachen von Benejaken auf und lagerten in Hor-Hagidgad. 33. Von Hor-Hagidgad zogen sie weiter und lagerten in Jotbata. 34. Sie brachen von Jotbata auf und lagerten in Abrona. 35. Von Abrona zogen sie weiter und lagerten in Etschongeba. 36. Sie brachen von Etschongeba auf und lagerten in der Wüste Zin, das ist Kades. 37. Von Kades zogen sie weiter und lagerten am Berg Hor, der an der Grenze des Landes Edom liegt. 38. Aaron, der Priester, stieg auf Gottes Befehl hin auf den Berg Hor und starb dort im 40. Jahr nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, am ersten Tag des 5. Monats. 39. Aaron war 123 Jahre alt, als er auf dem Berg Hor starb. 40. Als der Kanaaniter, der König von Arad, der im südlichen Teil des Landes Kanaan lebte, hörte, dass die Israeliten kamen, 41. Sie brachen vom Berg Hor auf und lagerten in Zalmona. 42. Von Zalmona zogen sie weiter und lagerten in Punon. 43. Sie brachen von Punon auf und lagerten in Obot. 44. Von Obot zogen sie weiter und lagerten in Iyabarim im Gebiet von Mob. 45. Sie brachen von Ijim auf und lagerten in Dibon-Ge'adi. 46. Von Dibon-Ge'adi zogen sie weiter und lagerten in Almon-Diblataim. 47. Sie brachen von Almon-Diblataim auf und lagerten am Gebirge Abarim, das östlich von Nebo liegt. 48. Vom Gebirge Abarim zogen sie weiter und lagerten in den Steppen Moabs am Jordan, gegenüber von Jericho. 49. Sie lagerten in den Steppen Moabs am Jordan, von Bet-Hayesimot bis Abel-Shittim. 50. Gott sprach zu Mose in den Steppen Moabs am Jordan, gegenüber von Jericho, und sagte, 51. spricht zu den Israeliten, wenn ihr über den Jordan in das Land Kanaan gezogen seid, 52. dann müsst ihr alle Bewohner des Landes vor euch vertreiben und alle ihre Götzenbilder zerstören. Ihr sollt auch alle ihre gegossenen Bilder und alle ihre Opferstätten vernichten. 53. Ihr sollt das Land in Besitz nehmen und darin wohnen, denn ich habe euch dieses Land gegeben, damit ihr es besitzt. 54. Ihr sollt das Land durch das Los als Besitz erhalten, Stamm für Stamm. Einem Stamm mit vielen Menschen sollt ihr ein großes Erbe geben, und einem Stamm mit wenigen Menschen ein kleines Erbe. Was immer das Los für jeden bestimmt, das soll er bekommen, denn so sollt ihr das Land Stamm für Stamm als Besitz erhalten. 55. Wenn ihr aber die Bewohner des Landes nicht vor euch vertreibt, dann werden die, die ihr übrig lasst, wie Dornen in euren Augen und Stacheln in euren Seiten sein. Sie werden euch in dem Land, in dem ihr wohnt, Schwierigkeiten machen. 56. Und dann werde ich euch das antun, was ich eigentlich ihnen antun wollte.